Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Ja, ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger, Streifzüge live aus dem Studio 3 von Radio Korax in Halle, beim FSK in Hamburg und bei Radio Lotte in Weimar dann jeweils zu hören in der Wiederholung. In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge möchte ich euch und Sie einladen zu einem kleinen Stadtrundgang, zu einer kleinen Reise nach Kleinschocher. Kleinschocher, das ist ein Stadtteil in Leipzig und auch wenn man Leipzig kennt, ist das vielleicht einer der Stadtteile, der nicht so ganz bekannt ist, nicht in aller Munde ist, liegt so ein bisschen abseits und ist jetzt nicht der Ort, wo gerade die Party geht. Und ich möchte euch und Sie einladen, ein bisschen was zu entdecken von diesem Ort, ein paar Gespenster aufzuwecken, ein paar Erinnerungen wieder hochzuholen. Und dabei werden wir uns auch mit einigen Aspekten des städtischen Lebens, der urbanen Großstadt, des Urbanismus, der Urbanismuskritik, auch solche Aspekte werden dabei eine Rolle spielen. Ich bin selber gespannt, was wir im Rahmen der kommenden Stunde vielleicht so schaffen werden. Wir beginnen mit einem Lied, das sich auch mit Stadt auseinandersetzt, Im Inneren der Stadt von Kante. Und damit begrüßt euch herzlich am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Und fühl mich, als wäre ich grad aufgewacht. Alles ist hell und doch scheint das Leben der Gänge und Wiegel erloschen zu sein. Die Kreuzungen schlafen, ein Laut kommt vom Hafen. Der Flugplatz am Friedhof scheint außer Betrieb. Nichts wird den Himmel heute stören. Autobahntrassen, Adern aus Licht, Verteiler der Angst. Geh durch die leeren Gärten und Parks, erleuchtete Lungen im Herzen der Stadt. Es ist, als wäre jede Bewegung erstarrt. Der Wind ist vertrieben, die Schatten der Nacht sind aus den Straßen verschollen. Vor meinen Augen beginnt es zu flimmern, ich hab keinen Schimmer. Wo ich hier bin, ist das die Stadt, aus der ich kam? Ist das der Ort, in den ich will? Oder nichts von all dem? Nicht mal die Geister bewohnen die Trümmer. Schweigenden Schächte, verlassene Baustellen. Die Häuser sind Leichen verblassener Träume, bleiche Ruinen von möglichen Rollen. Die Plätze versteinern, Bühnen zerfallen. Ein endloser Tag liegt wie bleierner Schlaf über dem Inneren der Stadt. Vor meinen Augen beginnt es zu flimmern. Ich hab keinen Schimmer, wo ich hier bin. Ist das die Stadt, aus der ich kam? Ist das der Ort, an den ich will? Oder nichts von all dem? Hamburg, Schimmer, denn wo ich hier bin, ist das die Stadt, aus der ich kam? Ist das der Ort, in den ich will? Vor meinen Augen beginnt es zu flimmern. Ich hab keinen Schimmer, wo ich hier bin. Ist das die Stadt, aus der ich kam? Ist das der Ort, in den ich will? Oder nichts von all dem? Also unterhalb von Plagwitz, dort, wo eigentlich die Party abgeht. Und ja, also Kleinschoche ist so wie so eine Modellbauversion von der Stadt. So hatten wir das mal definiert. Also es gibt alles, was man so braucht. Es gibt eine Hauptstraße mit Geschäften, die mehr oder weniger sehr eingestaubt sind. Es gibt ein Späti, eine Kirche, ein Wohngebiet, einen alten Dorfkern. Und alles ist relativ verschlafen und keine bestimmte Szene, die da auftaucht. Ja, was man architektonisch dazu sagen kann, ist, dass das Viertel wirklich ein bisschen eingerahmt wird, und zwar auf der einen Seite vom Volkspark im Osten und auf der Westseite so ein bisschen von den Bahnschienen, die langlaufen. Und im Süden und im Norden ist es eigentlich ähnlich, dass es sich im Süden einmal kurz verengt und im Norden von der Antoninstraße und so einem Gelände von Gewerbe und leerstehenden Gebäuden irgendwie auch nochmal so eine Grenze gibt. Das heißt, irgendwie hat man das Gefühl, dass wirklich das Ganze einmal umrahmt ist. Und somit wirkt das eh nochmal wie eine Insel einfach, in der man sich einmal bewegen kann. Und wo man auch weiß, okay, die und die Orte, die können wir irgendwie aussuchen, die können wir irgendwie ausprobieren. Und dann sind wir eigentlich auch schon irgendwie am Ende angelangt. Also Kleinschorber. Ist ein Dorf gewesen und wurde 1891 wurde das eingemeindet jetzt nach Leipzig. Ja. Und da begann eigentlich eine sehr große Entwicklung. Früher bestand ja Kleinschorre im Grunde genommen als Bauerngütern, mehr oder weniger. Durch die Industrialisierung haben die Bauern ihre Felder verkauft, gut verkauft, das wurde dann alles Bauland. Und dann erfolgte, weil jetzt auch so viele Leute nach Leipzig gezogen sind, da war es dann die Wohnbebauung. Ich meine, hier gibt es wirklich richtige Straßenzüge, wo man sagen kann, das sind geschlossene Gründerzeithäuser. Wenn da jetzt nicht die Bomben im Krieg was kaputt gemacht haben, die sind jetzt nicht herausragend, sagen wir mal, im Einzelnen, aber wenn man sich die jetzt anguckt, seitdem sie nur so schön saniert worden sind, sieht man, hat jedes Haus eine besondere Gestaltung. Das fällt erst jetzt so richtig auf und das haben sie gerade die Gegend, wo nie einer eine Führung macht, da hinten, jetzt Bahnitzstraße, Ruststraße und so weiter. Da fällt das, seitdem die saniert worden sind, richtig auf. Bei Kleinschorre, durch die Verwaltungsreform 1992, hat viel kaputt gemacht. Da wurden neue Grenzen gezogen, verwaltungsmäßig, gemarkungsmäßig. Okay. Ist Kleinschorre jetzt noch, sagen wir mal, der Radrennbahn gehört nicht mehr dazu, aber von da, also von dieser Stelle da hinten bis zu der Stelle zwischen Markranstädter Straße und Naumburger Straße. Da sieht man jetzt noch auf der Straße dort Schienen. Und diese Schiene dort, das war die Grenze zwischen Kleinschorre. Also es waren die Grenzen von Kleinschorre. Dann hat man Verwaltungsreform gemacht 1992. Und da hat man mitten, und das ist praktisch das einzige Zentrum, was Kleinschorre gehabt hat, der Adler. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber das hat man einfach mitten durchgeschnitten. Das war sozusagen schädlich. Und dann war noch sehr schädlich, dass die anderen Stadtteile, da wurde alles dann so nach der Wende, gab es Konzepte. Das hat man auch hier versucht, da wurde ein Konzept, sollte gemacht werden zum Adler. Da war damals der HDWK auch beauftragt worden und der Professor Scherzer-Heidenberger, ja, Rieser, der hat hier, da hat auch hat es richtige Entwürfe gegeben von den Studenten, und Studentinnen. Und die waren nicht schlecht. Mhm. Also, aber das wurde dann alles nicht gemacht, weil Kleinschule so unbedeutend. Shut it up your ass! But skin me no more, you cocksucker cops! You creep microscopic far below me! In your totally meaningless and insignificant fascist soullessness. You have no dream, no destiny, no life, no balls, no spine, no brain, no heart, no humanity. And in the face of all this, you hate. And in the face of all this beauty, you keep on hating. Listen to me now, all you fucking asshole cop motherfuckers. Get wise, because I'm putting a powerful, powerful curse on your cowardly soul. Get rid of your ridiculous, laughable roles and kiss the cunt of God. In der Stadt langweilen wir uns. Einen Sonnentempel gibt es nicht mehr. Zwischen den Beinen der vorübergehenden Frauen hätten die Dadaisten gerne einen Schraubenschlüssel gefunden und die Surrealisten ein Becherglas. Eine verlorene Wette. Aus den Gesichtern können wir all die Versprechungen herauslesen. Es ist der letzte Stand der Morphologie. Nur 20 Jahre hat die Poesie der Plakate gedauert. Wir langweilen uns in der Stadt. Und nur wer sich enorm müde läuft, kann noch geheimnisvolle Namen auf den Straßenschildern entdecken, den letzten Stand also des Humors und der Poesie. Bade- und Duschanstalt zu den Patriarchen, Maschinen zum Fleisch aufschneiden, Notre Dame Zoo, Apotheke zum Sport, Lebensmittelgeschäft zu den Märtyrern, lichtdurchlässiger Beton, Sägewerk zur goldenen Hand, Zentrum zur funktionellen Wiederverwertung, Unfallstation zur Heiligen Anna, Café 5. Avenue, verlängerte Straße der Freiwilligen, Fremdenheim im Garten, Hotel der Fremden, Wilde Straße und das Schwimmbad der Mädelstraße und das Polizeirevier der Straße des Stelldicheins, die ärztlich-chirurgische Klinik und die kostenlose Arbeitsvermittlung des Kais zur Goldschmiede. Die künstlichen Blumen auf der Straße zur Sonne, das Hotel zu den Schlosskellern, die Ozeanbar und das Café zum Hin und Her. Das Hotel der Epoche. Das seltsame Denkmal des Dr. Philippe Pinel, dem Irrenwohltäter in den letzten Sommerabenden. Eine Entdeckungsreise durch Paris. Und du, die Vergessene, mit deinen durch die Erschütterungen der Welt verwüsteten Erinnerungen, ohne Musik und Heimat in den roten Kellern von Palikao gestrandet, die du nicht mehr zur Hacienda wegfährst, wo die Wurzeln an das Kind denken und der Wein mit Kalendergeschichten zu Ende geht. Jetzt ist das Spiel aus. Die Hacienda wirst du nicht sehen. Es gibt sie nicht. Die Hacienda muss gebaut werden. Dazu kam diese Gaststätte der Goldene Adler. Deswegen heißt dieser große Umsteigpunkt, also das ist ja ein richtiger Verkehrsknotenpunkt, ich wusste nicht, das liegt wahrscheinlich auch an Grüner, dass das der zweitfrequentierteste Verkehrsknotenpunkt in Leipzig sein soll. Der viertgrößte, gut, korrigiert, er weiß das. Und da hatte die Wirtin, die hat praktisch, damit das bekannt wurde, ihre Gaststätte, hat die den Schaffnern, die es damals noch gab, Freibier gegeben und so, und da haben die dann immer gerufen zum Goldenen Adler. Und der Adler ist eigentlich überhaupt gar keine Straßenbezeichnung oder Platzbezeichnung. Das ist die Bezeichnung für diesen Verkehrsknotenpunkt, weil von der Wirtin damals vom Goldenen Adler noch her. So ist das gewesen. Und dann, ja, und das, und der, da war dann der Schwamm drin, das ist zwar saniert worden, dann ist es Anfang der 90er Jahre ist es abgerissen worden. Und das war sozusagen der Todesstoß auch mit also der Verwaltungsreform von Adler, weil das war lange, da gab es Querelen mit der Erbengemeinschaft und da passierte lange nichts und dann hat man Stückchen davon verkauft. Und nun passiert überhaupt nichts mehr. Und was das Allerschlimmste aber ist, das ist diese Freifläche da. Ja. Wo früher die Adler mal drauf wo, ja, wo hier, was deswegen hier, was jetzt die größte Schandfläche ist. Also es passiert nichts am Adler. Und es wäre dringend notwendig, eben als Zentrum, dass an dieser Stelle ein entsprechendes Gebäude, das kann verschiedene funktionale Nutzungen haben, aber nicht, dass es als Buden besteht und in dem Vertrag ist nichts drin, dass der verpflichtet ist, in den nächsten Jahren zu bauen. Gar nicht. Das ist kannst du bis zur, so der kannst du bis zur Ewigkeit, der ja. hat das gekauft, der hat da die paar Buden drauf und das reicht wahrscheinlich, nehme ich an, jetzt für die Grundsteuer und so. Ja, also ich meine, hier müsste man jetzt, wenn es das ist, ist jetzt nur zu dem Punkt, wo Sie geschrieben haben, Ihre Prognose. Und da meine ich, ist der Adler, was sagen Sie dazu, ist dann nun mal das Zentrum und das Wichtigste. Ja, und es ist zurzeit ein Schandfleck und wir möchten eigentlich darum kämpfen, dass sich das wieder verändert, dass es dort eine angenehme Bürgeraufenthalt gewährleistet ja, ist. Eben weil dort so viele Leute umsteigen, ja. Müssen auch entsprechend Grünbereiche und Sitzmöglichkeiten sein, wo sie auf die Straßenbahn oder Taxi oder Bus warten können. Und das ist ja wo anders passiert im Grunde genommen nichts. Da werden jetzt freie Flächen durch den Krieg oder weil die Häuser baufällig waren. Ach ja, das wollte ich sagen, jetzt weiß ich es wieder. Zu DDR-Zeiten, so grau wie die Häuser waren, trafen sich die Leute am Adler und der Adler war ein Zentrum. Wo treffen wir uns am Adler? Also das war wirklich ein geflügeltes Wort. Und jetzt, also ist es gesichtslos. Ja, gesichtslos ist der richtige Ausdruck. Sie ermöglicht es uns eigentlich, wenn wir unsere Smartphones benutzen oder wenn wir irgendwas suchen, von zu Hause den Raum, den wir durchschreiten müssen, um dahin zu gelangen, wo wir hinwollen, so ein bisschen auch ignorieren zu dürfen. Also wir können uns vorher raussuchen, wo wir hinwollen. Ja? Wir wissen, wie wir da hinkommen. Google sagt uns den Weg, ganz einfach. Den benutzen wir. Wir wissen auch vorher, welches Wetter ist. Ob wir dann irgendeinen Regenschirm mitnehmen müssen. Und in dem Sinne haben wir so unsere eigene selbstgesteckte Karte, unsere eigene Route. Und der müssen wir ganz einfach folgen. Und was irgendwie auf dem Weg passiert, das kann man ja auch irgendwie gut liegen lassen. Das erkennt man ja immer, wenn Leute so an der Bushaltestelle sitzen und anstatt 5 Minuten Wartezeit auszuhalten, wird ja sozusagen der kleine Computer rausgeholt und man spielt ein Spiel oder man checkt noch irgendwas nach, Nachrichten, News oder was Freunde geschrieben haben. So. Also das ist eine Facette, so was die Digitalisierung mit der Stadt macht, ist natürlich noch viel mehr, aber es wäre zum Beispiel ein Beispiel, ne, in der Hinsicht. Ganz wichtig ist da auch in der digitalen Welt, dass unsere Emotionen anders auftauchen, also beziehungsweise wegfallen. Wir langweilen uns nicht mehr oder Trauer und Freude wird irgendwie durch Wortzeilen ausgedrückt. Genau, also es gibt weniger Begegnungen. Ja, das ist das, was es mit uns macht, denke ich. In einer Stadt wie Leipzig sieht man es jetzt vielleicht nicht so sehr, weil es gibt eine Menge Leerstand und eine Menge Raum für Projekte. Wenn man jetzt zum Beispiel Hamburg nimmt, dann wird das viel offensichtlicher. Da ist so das City Center komplett aus Stahl und Beton und Glas gebaut und man kann sozusagen durchfahren wie durch so eine Welt, die man betreten darf. Ne? Man fährt irgendwie ins City Center, da gibt es die Möglichkeiten, die es gibt. Man kann shoppen gehen, man geht ins Rathaus, man erledigt seine Bürokratie und dann fährt man halt wieder zurück. Also es gibt diesen abgesteckten Raum der Möglichkeiten, wozu das City Center da ist, aber es ist nicht mehr dieses Zentrum als Treffpunkt. Also zumindest nicht für alle. Stimmt, kann man da irgendwie abhängen, aber es ist nicht mehr so ein gemeinsam geteilter Raum, wo etwas aufgetragen oder entschieden wird. Es ist kein demokratischer Raum mehr und das scheint irgendwie akzeptiert worden zu sein. Es ist nicht mehr ganz oben auf der Agenda und wie gesagt ist ja dieses Formular auch schon so an die mehr als 60 Jahre eigentlich her. Und durch das Internet haben wir natürlich diesen großen Platz, wo alle gleichzeitig mit allen kommunizieren können, aber diese Leute sind halt auch zugeschnitten auf uns. Wir finden die auf Plattformen, die wir uns selbst ausgesucht haben, so Plattformen, von denen es dann nochmal ganz viele gibt und diese Menschen sitzen dann auch vielleicht ganz woanders auf der Welt und bestimmt teilen wir was mit denen, aber dieser Raum ist halt nicht haptisch, ne? Den können wir nicht so tagtäglich erfahren, wenn wir rausgehen in den Park und da mit diesen Leuten sprechen. Wir müssen das halt irgendwie digital machen. Ich glaube, da ist wieder dieses Inselsystem gemeint. Also wir springen in der Stadt von Ort zu Ort, also Orte, die uns gefallen, an denen wir uns wohlfühlen. Und dieser Zwischenraum, womit wir halt nichts zu tun haben, den können wir nicht verändern. Also weil dort auch zum Beispiel durch diverse Regelwerke oder Kontrolleinheiten, an die wir uns halten müssen, sonst, weiß nicht, kollabiert unser Leben. Genau, dass einfach diese, durch Bürokratie, diese Zwischenräume nicht verändern können. Und eigentlich nur diese kleinen Inseln, an denen wir uns aufhalten. Also eigentlich soll das mehr Fragen aufwerfen. Irgendwie stellen wir das ja fest, aber wir stellen eigentlich trotzdem die Frage, wie halt dieser Raum, also diese Stadt aussehen könnte, wenn wir das bestimmen können. Also wäre sie grüner, würde sie ein großes Stadion beherbergen, was irgendwie nicht für Fußball da wäre, sondern für Versammlungen? Oder wie könnte man Häuser bauen, ne? Ohne Baurichtlinien? Also diese ganzen Fragen, wie das eigentlich strukturiert sein könnte, wenn es diese Regeln nicht geben würde, ne? Die Automation verspricht uns eine Produktion, die die Bedürfnisse aller Menschen ohne menschliche Arbeitsleistung zufriedenstellt. Die Arbeit des Menschen ist nicht länger ein unumgängliches Produktionsmittel. Der Mensch steht erstmalig vor der Tatsache, seine Existenzform als Nützlichkeitstier aufgeben und sich auf das Niveau eines schöpferischen Wesens erheben zu können. Wir befinden uns an dem Punkt, an dem der Anspruch Lord Réaumonts, eine Poesie von allen und für alle, Freiheit zum kreativen Spiel für jeden, verwirklicht werden kann. Die Perspektive auf die vollautomatisierte Produktion wirft unweigerlich die Frage auf, welchen Einfluss das Verschwinden aller nicht kreativen Arbeit, die Befreiung von der Sklaverei, die den Menschen seit Beginn der Produktion gezwungen hat, sein Brot im Schweiß seines Angesichts zu verdienen, auf unser Alltagsleben haben wird. Wenn die primären Lebensbedürfnisse automatisch, ohne Belästigung des Menschen, zufriedengestellt werden können, öffnet sich eine Zukunft, in der das tägliche Leben sich nicht länger durch nützliche Handlungen erschöpft. Was gegenwärtig noch als Freizeit erscheint, wird dann zur eigentlichen Lebenszeit. Es wird die Zeit sein, in der wir unser Leben zu gestalten haben. Leben war für den weitaus größten Teil der Menschen bisher identisch mit am Leben bleiben. Die Automation wird uns aber die freie Verfügung über die totale Lebensenergie erlauben. Das Vorrecht der nicht arbeitenden sozialen Oberschicht früherer Kulturen wird auf alle Menschen übergehen. Die kreativen Potenzen eines jeden werden sich frei entfalten können in einer Lebensweise, die sich in neuen Spielformen erschöpft. Das enorme schöpferische Potenzial der Menschheit braucht nicht länger an die Arbeit vergeudet zu werden, die von der Maschine verrichtet werden kann. Die Bürde der Sklaverei wird endgültig von der Menschheit genommen und der Maschine aufgeladen. Erstmalig wird eine Kultur aufgebaut werden können, die alle beteiligt, die allen gehört. Aus der Lebensweise wird alle automatische, das heißt alle unmenschliche Handlung verbannt, der Mensch wird nur noch der Erfinder und Schöpfer seines Lebens sein, im wahren Sinne ein Homo Ludens. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Wir bauen eine neue Stadt. Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Schau ich dich an. Schau ich dich an. Ich bin kalt, gibst du mir Wasser, ich bin kalt. Schau ich dich an, schau ich dich an. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. Gibst du mir Wasser, ich bin kalt. Gibst du mir Wasser, ich bin kalt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. War eben wie die anderen Bauerndörfer auch ringsherum um Leipzig, war es ein richtiges. Es war ein Bauerndorf, es waren lauter Bauerngüter, es war praktisch das große Rittergut, was hier mit Schloss und Rittergut, was im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Das ist gegenüber von der Taborkirche, wo jetzt nur noch diese Villa. Das ist nicht die Villa. Okay. Das ist von der Taborkirche gerade runter. Da haben sie zwei Säulen, die sind sehr lädiert. Die Löwen wurden gestohlen und da wurde praktisch das Kapitell von der Säule umgedreht. Und da steht noch ein altes Haus, das ist das Schösserhaus. Das ist das Einzige, was noch steht, das steht unter Denkmalschutz. Okay. Die Villa, die weiter hinten steht, die hat sich der Freiherr von Tauchnitz, obwohl er das Schloss hatte, hat er sich diese Villa bauen lassen, weil da konnte er natürlich das alles schon ein bisschen moderner machen, als wie in dem alten Schloss. Und das war auch sehr repräsentativ. Ja. Mit der Industrialisierung sind eigentlich schon viele Bauernhöfe verschwunden. Dort, wo noch Besitzer da waren, die haben die oft umgebaut, also dann zu irgendwelchem Gewerbe. Da war eben dann das Gewerbe in den Höfen und so weiter. Und das ist aber auch nicht mehr vital in Bauernhöfen. Also eigentlich sind nur zwei. Die eine, das ist hier die Windorfer Straße 82. Okay. Und das andere ist das, wo der Kräuterladen drin ist. Ja. Das ist noch ein richtiges Bauerngut. Und dann muss ich sagen, sind viele, also einmal durch die Industrialisierung, das war überall so. Und dann, weil in DDR-Zeiten waren nicht die Möglichkeiten immer, Materialmangel, Arbeitskräftemangel und so weiter. Und da konnten dann auch, wo die Gewerbeeinheiten dann drin waren, dann konnten die nicht erhalten werden. Und die Leute wurden dann alt und dann verfielen die immer mehr und da ist viel abgerissen worden. Also wenn ich mir das überlege, was nach der Wende abgerissen worden ist an Häusern, in der Windorfer Straße gerade, weil die Windorfer Straße und der Kantatenweg, früher Schlossweg, das war ja das Zentrum von Alt-Kleinschocher. Und was da jetzt steht, ist eigentlich, sagen wir mal, eben, ich finde es ganz hübsch bunt, aber es ist wild durcheinander. Da stehen die bunten Einfamilienhäuser und ja. Ich meine, es sieht ganz gut aus und es wäre... Man erkennt die dörfliche Struktur schon noch. Aber wenig, schwerlich. Nee, da gab es keine dörfliche Struktur. Ja. Das muss man nämlich jetzt sagen. In der Disco-Straße, was heißt neu? Nicht neu jetzt, also, aber ich meine alles. Ich rede jetzt mal so von 1900 rum, von der Industrialisierung, wo dann eben die vielen Gründerzeithäuser gebaut wurden. Ein paar kleinere Häuser standen zwischendrin. Die Bauerngüter, die waren dann also runter zu von der Disco-Straße, Windorfer Straße, Schlossweg. Ja. Und da, ich bin gemerkt, man kann es gerade noch schwerlich erkennen. Da war aber, sagen wir mal, zur Wende. Da war noch viel mehr da von diesen alten Bauernhöfen, die in der Zwischenzeit weggerissen worden sind. Weder die Kulturklage der Kultivierten noch die verkalkte Gesellschaftskultur der Vergangenheit, die sich mit den Perspektiven einer beschränkten Produktion nicht abfinden will, können die Gesellschaft in Überfluss aufhalten. Der Mensch wird früher oder später in Besitz nehmen, was ihm zukommt. Er wird spielen, denn keine Arbeit wird sein Leben in Beschlag nehmen und es aufzehren. Er wird frei sein, freier als er je war, freier als die Mächtigen dieser Erde je gewesen sind, denn er verfügt über die Mittel, mit denen er seine Freiheit verwirklichen kann. Zum ersten Mal wird sein Leben ein menschliches Leben sein. Der Mensch wird zum ersten Mal vollständig Mensch sein, denn er wird seine Existenz selbst schaffen, sein Leben selbst gestalten, seine Kreativität, sein schöpferisches Vermögen, das lange brachgelegen hat, wird sich endlich entfalten können. Die Frage, wie der frei gewordene Mensch, der Homo Ludens also, sein Leben leben wird, diese entscheidende Frage kann nicht ausreichend beantwortet werden, ohne dass man sich eine Vorstellung von der artifiziellen Welt macht, die sich der Mensch in seinem arbeitsfreien Zeitalter errichten wird. Der Homo Ludens wird nicht nur über seine Lebenszeit verfügen, er bewegt sich auch freier als der utilitäre Mensch in seinem Lebensraum. Ihn bindet keine Arbeit an einen bestimmten Siedlungsort und ihm stehen in großem Ausmaß die technischen und ökonomischen Mittel bereit, um größte räumliche Distanz zu überwinden und in ihnen seinen Lebensraum abzustecken. Der Homo Ludens ist ein Nomade, dessen Aktionsradius den ganzen Globus umspannt. Selbstverständlich wird dieser Mensch seine Umwelt in stärkstem Maße beanspruchen. Seine Ansprüche zielen vor allem darauf, alle Bedingungen des Spiels, des Aufbaus neuer geeigneter Ambiente für sich zu erschließen und so eine fantastische, vielfältige Umwelt an die Stelle einer verschwundenen Naturwelt zu setzen. Er schafft sich künstlich eine technische Welt, die nicht wetteifern will mit der Natur, sondern die sie an Abenteuerlichkeit und Entdeckungsreichtum übertrifft. Also wir gehen dann von dort die Kreuziger Straße, ja. Und jetzt kommen wir praktisch dazu zu dem zum Bäcker Sperling. Hm. Kleinscharer hatte mal früher 13 Bäcker, ja. Auch am Anfang zu DDR-Zeiten noch 13 Bäcker, das muss man sich mal überlegen, und x Fleischer. Und früher, vor Herrn Sperling, war der Herr Eisenach drin. Und der Herr Sperling dann hat hauptsächlich sein Geld gemacht, hauptsächlich mit den Schülern von der kaufmännischen Berufsschule. Und der musste sich dann auch ganz schön umstellen, als die Schüler alle weggezogen sind. Denn die haben praktisch in der Pause, die kommen immer zu ihm. Und die Lehrerschaft auch. Ja, ja. Und dann gab es noch, jetzt sind dort sind auch das Eckgebäude, dort sind einige Häuser weggerissen, ja. Wegen Baufälligkeit in der Kreuzischer Straße. Und da war dann noch auf der linken Seite, so gegenüber von Sperling, war eine Schlosserei. Und wer irgendwas vom Schlosser brauchte, der ging dahin. Und früher gab es ja auch nicht diese, also überhaupt waren noch nicht so üblich, diese Sicherheitsschlösser, da gab es also diese großen Schlüssel noch. Und wenn da was war, da schickte mich dann meine Großmutter immer zu Wolf und der machte das dann immer. Und dazu kann man jetzt mal einflechten, dass früher die Häuser der DDR-Zeiten alle offen standen. Sie konnten sozusagen, also ganz früher war es natürlich mal gut, also die Briefkästen und der Postbote, der kam noch hoch und klingelte jetzt an der Wohnungstür oder warf es dort. Die Wohnungstüren hatten auch alle so einen Schlitz und da warf das früher der Postbote ein. Dann gab es natürlich später diese Postkästen, aber diese Häuser waren offen. Und da konnten dann auch, wenn Leute irgendwas einwerfen wollten, auch dort in die Briefkästen. Also das ist jetzt immer schwierig, da fragen die jetzt dann immer, ist ihr Haus zugänglich? Und da muss man sagen, nee, das ist es nicht. Also wenn sie klingeln und es macht einer auf, haben sie Glück. So. In der Schweiz ist es ja immer noch so. Die schließen auch nicht ab. Die haben so ein großes Vertrauen. Ja, in der Schweiz sind natürlich ganz andere wirtschaftliche Verhältnisse. Und wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse wären, würden sie auch in der Schweiz abschließen. Also ich habe dort enge Beziehungen, kriege mir immer vorgehalten, wie toll das immer alles in der Schweiz ist und was weiß ich. Und da sage ich immer, das liegt an den wirtschaftlichen Verhältnissen. Die haben da Gold unter Bordstein. Ja, so ist es. Wie die Dunkelheit vor dem Licht, so weichen die Jahreszeiten vor den Klimaanlagen. Die Nacht und der Sommer büßen ihre Reize ein und das Morgengrauen verschwindet. Der Mensch in den Städten denkt, sich von der kosmischen Wirklichkeit zu entfernen, dafür aber träumt er nicht mehr. Aus einem offensichtlichen Grund. Der Ausgangspunkt des Traumes liegt in der Wirklichkeit und in ihr verwirklicht er sich. Der letzte Stand der Technik ermöglicht einen ständigen Kontakt zwischen dem Individuum und der kosmischen Wirklichkeit, wobei er ihre Unannehmlichkeiten beseitigt. Durch Glaswände kann man die Sterne und den Regen sehen. Das bewegliche Wohnhaus dreht sich mit der Sonne zusammen. Seine Schiebewände machen es möglich, dass die Pflanzenwelt in das Leben eindringt. Auf Gleitschienen gestellt, kann das Haus morgens der See näher kommen und am Abend in den Wald zurückgleiten. Die Architektur ist das einfachste Mittel, Zeit und Raum ineinander zu fügen, die Wirklichkeit zu modulieren, träumen zu lassen. Es handelt sich nicht nur um eine plastische Gliederung bzw. Modulation, um den Ausdruck einer vorübergehenden Schönheit, sondern um eine beeinflussende Modulation, die in die ewige Kurve des menschlichen Verlangens und des Fortschritts in der Verwirklichung dieser Verlangen eingeschrieben ist. Morgen wird also die Architektur ein Mittel sein, die heutigen Auffassungen von Zeit und Raum zu modifizieren. Sie wird ein Mittel zur Erkenntnis und zur Handlung sein. Das Gesamtbild der Architektur wird abänderbar sein. Es wird sich je nach dem Willen der Bewohner teilweise oder ganz wandeln. Und wenn wir jetzt die Kreuzischer Straße zur Diska-Straße, wir gehen ja, biegen ja dann links ab und gehen die Diska-Straße lang. Da war früher an der rechten Ecke nach Sperling, war früher die Kammerapotheke. Die ist jetzt in das neue Gebäude gegenübergezogen. Das Besondere an dieser Apotheke war, die hatten eine uralte Apothekeneinrichtung. Die ist auch mit rübergenommen worden, aber nicht mehr ganz so schön und so geschlossen. Die wirkt dort nicht mehr so. Die wirkt dort nicht mehr. Aber in der alten Kammerapotheke, also das fand ich immer als Kind, habe ich immer gesagt, ach, haben wir, müssen wir nicht was kaufen, das sieht hier so schön aus hier drin. Und links, also gegenüber, da war früher das Schokoladengeschäft Enzlin und dann war zu DDR-Zeiten so ein Papierladen Frieser drin. Und das war nämlich so, die Zeitschriften, also die Leute interessierten, die reichten nicht aus DDR-Zeiten. Und da musste man sich mit der Frau Frieser gutstellen, weil sie hat dann die Zeitung aufgehoben. Und gegenüber, wo jetzt die Körner Apotheke drin ist, das war eine richtige Legende. Das war die Eisenbahnhandlung Fichtner. Und wenn man irgendwas brauchte, also ich habe mich immer gewundert, wie die sich dort zurechtgefunden haben. In irgendeinem von den, auch alles. Ja, in irgendeinem von den Nebenräumen kriegte man dann die Schraube und was. Und ich erinnere mich doch, da habe ich mit einem Roll, kennen Sie, wissen Sie, was ein Rollfix ist? Das war so ein kleiner, flacher Handwagen, also ohne Seitenteile. Und da habe ich mal so ein Durchwurfsieb, so ein großes, festgebunden mit Seil und habe das dann in unseren Gartenverein gezogen. Also ja, so war das eben halt damals. Und an diesem, neben diesem Haus, geht so ein schmaler Weg runter zur Windorfer Straße. Das ist eine Schlippe, die hießen die Schlippen. Und das waren früher Wege zu den Feldern und so weiter. Aber das ist was Besonderes auch für ein Kleinkind. Das ist was Besonderes. Viele andere Gebiete nicht. Die haben praktisch, das ist diese Schlippe. Dann gibt es noch eine Schlippe, die Obstbaumschlippe. Die ist ja, so ein bisschen schräg gegenüber von diesem Böhmischen Gut, vom Kräuterladen. Und dann gibt es eine, nicht direkt, da ist noch ein Grundstück dazwischen, neben dem Kirchgemeindehaus. Die hieß der Kauz, diese Schlippe. Die geht da runter und das Haus neben Kirchgemeindehaus. Da wurden früher hier Zigarren produziert. Das ist natürlich schon lange her. Das war praktisch hier so. Das war der Onkel von meinem Großvater, da können Sie sich vorstellen, wie lange das her ist. Und da muss ich immer lachen, wenn die sagen, ja, es gab Zigarren in der Zigarrenindustrie, weil mein Großvater hat die dann immer ausgefahren. Mit dem Pferdewagen. Hat er die Zigarren breit gefahren. Ja, und da hat man jetzt die Schlippen und jetzt die Diska-Straße. Die Diska-Straße, das war sozusagen die zentrale Straße in Kleinschor und die hieß, ich kenne es nicht so, der Broadway von Kleinschor. Und da gab es hier zu DDR-Zeiten, der tritt jetzt nur ganz selten noch auf, gab es einen Kabarettisten und Schauspieler und der heißt Manfred Ulich. Und der hat auch in unserem Kleinschor-Buch dann immer den Sonntag- oder Sonnabendspaziergang in Broadway entlang von Kleinschor beschrieben. Der fühlt sich heute noch echt als Kleinschorische. Also und hat auch damals, als wir 111 Jahre Schule am Adler gefeiert haben, hat er auch seine Erlebnisse dort, also den Anwesenden, erzählt. unserer Stadt. Heute ist ein Kampf in unserer Stadt. Ein paar Schuhe für die Mutti, eine Pfeife für den Vati. Denn heute ist Samstag in unserer Stadt. Wir kaufen Gemüse und essen uns satt. Denn morgen ist Sonntag in unserer Stadt. Doch heute ist Samstag in unserer Stadt. Heute ist Samstag in unserer Stadt. Wir kaufen Gemüse und essen uns satt. Ein paar Windeln für Beate, einen Schnuller für den Heiner. Denn heute ist Einkauf in unserer Stadt. Heute ist Einkauf in unserer Stadt. Heute ist Einkauf in unserer Stadt. Heute ist Einkauf in unserer Stadt. In der heutigen funktionellen Stadt befinden wir uns ständig auf der Suche nach dem Illegalen. Das Abenteuer besteht zwar, doch es fristet ein kümmerliches Dasein auf den Flohmärkten, in den verbliebenen Resten der Altstadt, in obskuren Kneipen oder notfalls in den Spielhallen und Eisdielen. Wenn wir uns jetzt eine Stadt des freien, kreativen Menschen vorstellen wollen, von Menschen also, die ihr Leben frei gestalten, dann ziehen wir vielleicht am besten den Vergleich zu solchen Akkumulationszonen gegenwärtiger Großstädte heran. Diese Zonen scheinen allen Säuberungsaktionen der Utilitaristen und Funktionalisten entwischt zu sein. In diesen Zonen scheinen sich alle diejenigen zu sammeln, die sich von der utilitaristischen Gesellschaft absondern oder die von ihr abgewiesen werden. Diesen nicht funktionellen Sozialraum kann man als ein Gärungsreservoir kreativer Triebe auffassen, als eine Domäne, in der Zufall oder Berechnung zu Kontakten, Beziehungen und Begegnungen führen und die daher wie ein Magnet wirkt auf alle Vergnügungssuchenden, Touristen oder sonstigen Menschen der Freizeit. Der Homo Ludens auf der Suche nach dem Unbekannten, nach neuem Ambiente, verhält sich aber nicht passiv und abwartend wie der Tourist, der sich einfach der Begegnung überlässt, wie sie sich ihm bietet. Er verfügt über eine räumliche Welt und über die technischen Apparaturen, die ihn instand setzen, in diese Umwelt verändernd einzugreifen und sie seiner Fantasie anzupassen. New Babylon ist die Welt des Homo Ludens. Und wenn wir jetzt die Kreuzischer Straße zur Diskastraße, wir gehen ja, biegen ja dann links ab und gehen die Diskastraße lang. Da war früher an der rechten Ecke nach Sperling, war früher die Kammerapotheke. Die ist jetzt in das neue Gebäude gegenübergezogen. Das Besondere an dieser Apotheke war, die hatten eine uralte Apothekeneinrichtung. Die ist auch mit rübergenommen worden, aber nicht mehr ganz so schön und so geschlossen. Die wirkt dort nicht mehr so. Die wirkt dort nicht mehr. Aber in der alten Kammerapotheke, also das fand ich immer als Kind, habe ich immer gesagt, ach, Hammer, müssen wir nicht was kaufen, das sieht ja so schön aus hier drin. Und links, also gegenüber, da war früher aus der Platz. immer noch. Diese Eisenbahn. Das war auch so eine Legende. Das war die Firma Nitsche. Die hatten sowohl ein Fahrradgeschäft als auch ein Modelleisenbahngeschäft. Und mit Fahrrädern sah es auch knapp aus. Und der, Schallplatten und sowas. Ja, auch. Und der war so nett, der Herr Nitsche. Ist der immer noch drin, der Modellbauer? Nee. Also der Herr Nitsche, ja, da ist jetzt noch Modellbau drin. Aber der Herr Nitsche, der hat für mich und meinen Sohn, weil es keine Fahrräder gab, hat er unser Fahrrad zusammengebaut. Also richtig, muss ich sagen, Der hat sich für alles eingesetzt. Und dann hat das ist dann geteilt worden, also das Fahrradgeschäft, weil das ging praktisch das Grundstück vor bis zur Fiskalstraße. Und dann das Fahrradgeschäft hat jetzt Herr Thiele und hier in dem Geschäft in der Altranstädter, da ist auch Modellbau und sowas drin. Das ist das Eisenbahngeschäft und wie heißt der? Der Herr Puschner ist das jetzt. Ja, es gibt mehr Modellbau-Läden. Ja, andere ist aber erst später gekommen. Ja. Ein ganz junges Kind. Das andere sind alles Traditionsgeschäfte hier in Kleinschörern. So, da kommen wir da runter und da ist jetzt die Ecke. Ja, jetzt gehen wir zum Kräuterladen. Also an dieser Ecke war früher, was ich vorhin schon sagte, es gab sehr viele Gaststätten. Und direkt an der Ecke, das war der Bürgergarten. Und dort ist hier der Arbeiterturnverein Blau-Weiß. Der ist nicht dort gewesen, der hat sich dort gegründet, 1892. Okay. Und das war dann auch baufällig, das stand noch zu DDR-Zeiten, das Haus, also die Gaststätte gab es schon länger nicht mehr. Und jetzt ist dort eine kleine Sitzecke, das Foto habe ich auch. Da stehen jetzt so große alte Bäume drauf und eine Bank, es ist so ein ganz kleiner Schmuckplatz. Gegenüber gab es eine richtig riesengroße Gastwirtschaft. Die hieß Terrasse. Die Terrasse, die ging praktisch von der Mindorfer Straße bis unten runter zum Schlossweg. Also war sozusagen Hanglage, da gab es ein großes Ballhaus, da gab es Konzerte, Biergarten, alles gab es dort. Und zum Beispiel der große Ballsaal ist dann zu DDR-Zeiten noch hier auch fürs Kirchhofwerk so als Lagerhalle genutzt worden. Also und dann ist das alles weggerissen worden und ja. Da stehen jetzt lauter auch solche kleine bunte Einfamilienhäuser von oben bis unten drauf. Ja. Und also so ein Foto von der Terrasse habe ich auch hängen oben. Das kriegt er, den jetzt hatte ich noch nicht, das kriegt er jetzt mit, weil das Letzte ist, was er noch kriegt. So, dann kommen wir zu dem Böhmischen Gut. Also daneben, vorm Böhmischen Gut, ist so ein neu gebautes, also nachgebautes Fachwerkhaus. Und da war früher, war dort Kohlenhandlung drin. Und dann kommt das Böhmische Gut. Da wissen Sie ja, das ist Kräuterladen und Kulturhof West. Steht auch in dem Beitrag alles drin. Und daneben an der Ecke, dort kommt die Schippe raus oben von der Discastraße. Das ist jetzt auch Freifläche. Und da war früher auch ein alter Hof und der hat dann zu DDR-Zeiten diese Dreiräder, diese kleinen dreirädrigen Lastwagen, die hat er repariert. Und ein Stückchen weiter ist ja dann hier der Maler Herr Grundler in dem Haus. Auf der linken Seite haben sie dann, das war Modellbau Bertels. Das ist auch, also ich muss mal sagen, deswegen der uralte Bauernhof, der dort stand, der war von Hüfners. Und da hat der Vater von meinem Großvater, damit Sie wissen, zu welchen Zeiten, das war 1895 oder was, hat das damals gekauft und hat dort seine Stellmacherei eingerichtet. Und dann wurde der schwer krank und dann ist das zwischendurch mal in Kellers verkauft worden, das war ein Vorunternehmer. Und dann, aber nicht jetzt der Vorunternehmer, der jetzt drin ist, jetzt sind Finkes drin und vorneweg war das der Enkel von dem alten Keller. Und der musste von dem alten, der hatte Vorunternehmen und der musste da raus. Und da hat er dann, weil der so schwer krank war, mein Urgroßvater bedrängt, dass er ihm das verkauft. Und dann erst ist sozusagen mal der Modellbau Bertels dort gewesen. Also war auch mal ursprünglich richtiges altes Bauerngut. Ja, dann haben wir noch vielleicht erwähnenswert, ist dann noch, dass dort eine Brauerei war. Also, die haben es selber richtig gebraut, aber so ewig her, das war die Brauerei Setzer. Und dann gehörte das zum Riebeckbräu. Und die hatten dann Pächter eingesetzt und das war auch Friedels Gaststätte, war dann auch eine Gaststätte. Das ist aber jetzt, davon steht auch nichts mehr. Mhm. New Babylon ist die Welt des Homo Ludens. Das Gesellschaftsmuster von New Babylon ist ganz auf die permanente Veränderung abgestimmt. Der Umweltcharakter New Babylons wirkt sich auf das Individuum so aus, dass gerade die Kräfte in Fluss gebracht werden, die von der utilitaristischen Gesellschaft entweder unterdrückt sind oder die, wie beim Künstler, in beschränkter Form toleriert werden, mit der Absicht, sie allmählich in das System einzufügen. New Babylon ist eine flexible Umwelt, und zwar vom Grundriss bis in das kleinste Detail. New Babylon ist eine offene Stadt, die sich frei nach allen Richtungen ausbreitet. Sie folgt den Spuren, die der Mensch bei seinen Wanderungen über die Erde hinterlässt. Die Baueinheit New Babylon ist der Sektor, ist das Glied einer langen Kette. Die Sektorenketten sind in sich wieder zu einem Netz verflochten, das sich über die Erdoberfläche legt. New Babylon ist nirgendwohin abgeschlossen, es kennt keine Grenzen und keine Barrieren, jeder Ort ist jedermann zugänglich. Die New Babylonen durchziehen frei das Gebiet der ganzen Erde, sie sind nicht ortsgebunden. Ihr Leben ist wie eine fortwährende Reise, auf der sie die Erde entdecken und gleichzeitig ihr Leben gestalten. Ja, und dann ist vielleicht noch zu erwähnen, dass diese Ecke Schwarze Straße, Windorfer Straße, wo jetzt Kohlehandel war, das Ripco und jetzt auch so Vorunternehmen und so weiter, da ist diese Freiluftgalerie dran. Das war auch mal im Rahmen von Urban. Ja, das haben die Kinder bemalt. Da haben die gemalt hier ein Adler, haben gemalt unten das Denkmal hier. Von der Förderstelle, das ist praktisch das österreichische Denkmal. Aber wenn Sie in die Ausstellung gehen, sehen Sie es. Das ist auch vorne, gleich an der Antoninstraße. Und daneben ist dann der Stall in den Rosengarten. Ja, und da war, hat der Pranger gestanden. Wo jetzt diese Freiluftgalerie ist von den Kindern, die haben eben auch das Bad hier von kleinen Schocher. Das, was die eben jetzt interessiert haben, die Kinder da durften die an die Wand malen von Ripken. Und an dieser Ecke hat der öffentliche Pranger gestanden. Ja, das ist richtig echt. Ja, da wurden die, weiß ich nicht, ob die da bespuckt werden durften oder sonst was. Ja. Bis wann stand die da? Ja, ich würde mal sagen, als dann die Kaufleute Rittergut entschloss, dann hieß, dann hörte das ja auch mit der Gerichtsbarkeit auf. Mhm. Also ich würde mal sagen, da, so um 1800 rum, also länger hat er auf keinen Fall gestanden. Mhm. Ja, und dann ist vielleicht noch erwähnenswert, dass die Straßenbahn-Endstelle vor der Pfarrerkirche war. Da gab es nämlich früher... Da gab es die rote hier, die rote Linie und es gab die blaue Linie. Also von 1896, früher gab es die Pferdebahn, da gab es dann, die wurde 1896 durch die elektrische Straßenbahn abgelöst. Da gab es die blaue und dann gab es die rote. Und die durften immer nur, da sieht man schon, dass damals so Bürokratiestaat war, die durften nur immer 400 Meter auf der gleichen Strecke fahren. Und deswegen fuhr die eine Straßenbahn hoch die im Adler und die Winterthur Straße ein und dann war die Straßenbahn-Endstelle vor der Kirche. Ja. Hier müsste auch ein Bild sein. Ist gar keine Straßenbahn lang gefahren. Oh ja, da ist auch eine, da ist die andere lang gefahren. Hier sehen Sie das. Hier sehen Sie die Taberkirche und hier sehen Sie die Straßenbahn. Das, wenn jetzt sieht, dass so klein ist, das war ja richtig so ein großes Plakat. Ja. Chirico wird als einer der bedeutendsten Vorläufer der Architektur gelten. Er hat sich nämlich an die Probleme der Ab- und Anwesenheit in Zeit und Raum herangewagt. In Chiricos Malerei der Arkadenperiode schafft ein leerer Raum eine recht volle Zeit. Man kann sich die Zukunft leicht vorstellen, die wir solchen Architekten zudenken und was für einen Einfluss sie auf die Massen ausüben werden. Heute können wir ein Jahrhundert nur verachten, das solche Modelle auf sogenannte Museen verweist. Diese neue Auffassung von Zeit und Raum, die theoretische Grundlage der zukünftigen Konstruktionen sein wird, ist noch nicht reif und wird es nie ganz sein, bevor die Verhaltensweisen in dazu bestimmten Städten nicht ausprobiert worden sind, in denen man außer den zu einem Minimum an Komfort und Sicherheit unbedingt notwendigen Einrichtungen Gebäude mit einer großen Andeutungs- und Beeinflussungskraft und symbolische Bauwerke, die die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Begierden, Kräfte und Ereignisse darstellen, systematisch zusammenbringen würde. Eine rationale Erweiterung der alten religiösen Systeme, der alten Märchen und besonders der Psychoanalyse zugunsten der Architektur wird jeden Tag dringender, je mehr die Begeisterungsgründe verschwinden. Jeder wird sozusagen seine persönliche Kathedrale bewohnen. Es wird Räume geben, die einen besser träumen lassen als Drogen und Häuser, in denen man nur lieben kann. Andere werden die Reisenden unüberwindlich anlocken. Dieses Projekt ist den nach dem Prinzip der optischen Täuschung angelegten chinesischen und japanischen Gärten vergleichbar. Mit dem Unterschied jedoch, dass diese nicht dazu bestimmt sind, dass man ganz in ihnen lebt, beziehungsweise dem löcherlichen Labyrinth im Pariser Botanischen Garten, an dessen Eingang die Dummheit ihren Gipfelpunkt mit einem Schild erreicht, auf dem zu lesen ist: Spielen ist im Labyrinth verboten. O arbeitslose Ariadne. Man könnte diese Stadt als eine willkürliche Zusammenstellung von Schlössern, Grotten, Seen und so weiter ins Auge fassen. Sie würde dann die barocke Stufe des Urbanismus als eines Erkenntnismittels darstellen. Aber diese theoretische Phase ist schon überholt. Wir wissen, dass man ein modernes Wohnhaus bauen kann, das zwar kaum an ein mittelalterliches Schloss erinnern und dennoch die Ausstrahlung des Schlosses erhalten und sogar vervielfachen würde. Durch die Aufrechterhaltung eines Minimums an Linien und die Veränderung von anderen, die Lage von Fenstern und Türen, die topografische Lage und so weiter. Die Viertel dieser Stadt könnten den verschiedenen Gefühlen entsprechen, die man im gewöhnlichen Leben nicht zufällig trifft. Ein seltsames, ein glückliches und ganz besonders dem Wohnen zugedachtes, ein ethisches und tragisches für schwabe Kinder, ein historisches ein Toni Konrad wälzt über New Babylon, könnte man sagen. Das war's mit der Sendereihe Wutpilger Streifzüge für den Monat September. Am Mikrofon war Lukas Hohlfeld und das, was ihr hier gehört habt, das war eine Stadtführung durch Kleinschocher, ein Stadtteil von Leipzig, eine Stadtführung mit Annelies Tienelt. Ein Interview ist das gewesen, das Nele Seifert geführt hat. Und ihr habt außerdem Manifeste gehört. Ihr habt einmal das Formular für einen neuen Urbanismus von Ivan Szeglov gehört. Ihr habt außerdem gehört der New Babylonia, eine Beschreibung New Babylons, dem städtebaulich utopischen Entwurf des niederländischen Malers und Architekten Constant Nieuwenhuis. Wutpilger Streifzüge hört ihr auf Radio Lotte beim FSK und bei Radio Korax und am Mikrofon verabschiedet sich hiermit Lukas Hohlfeld.